Meine Zuhörer, die Antwort auf die Frage nach einem musikalischen Charakter lässt sich präzisieren, wenn man sich die von einer Musik objektiv erforderte Haltung etwa eines großen Dirigenten vergegenwärtigt. Macht er die Musik? Erzeugt, produziert er sie gleichsam? Prägt Entschlossenheit die Wiedergabe? Drängt der Interpret sehnsüchtig einem Ziel entgegen? Oder empfängt dieser Dirigent die Musik, lauscht ihr, öffnet sich ihr, lässt sie gleichsam nur geschehen, hält ihr Stand oder sieht ihr zu, schaut sie als Bild, vergegenwärtigt sie als Erinnerung oder als voranleuchtende Utopie. So etwa könnte man jene beiden Grundhaltungen dem musikalischen Ausdruck gegenüber umreißen, die spontane und die rezeptive Interpretation, von der in der vorigen Sendung die Rede war. Es gibt Stücke, deren Ausdruck nur Spontaneität oder nur ihr Gegenteil, Rezeptivität, verlangt. Viel öfter aber findet eine Bewegung zwischen solchen Extremen statt. Etwa, dass eine Musik zuerst wie ein Bild wahrgenommen sein will oder wie von fern auf den Spieler zuzukommen scheint. Er sich also zunächst passiv empfangend verhält, ehe er nunmehr aktiv die weitere Entwicklung steuert. Oder auch im Gegensatz dazu, dass Musik mit starkem Willensimpuls beginnt, sich aber später, gewissermaßen ergeben, einem naturhaften Auf und Ab, einem organischen Atmen überlässt. Jedes Mal wirkt die Kraft des Subjektiven in verschiedene Richtung. Jedes Mal ist eine andere mimetische Haltung gefordert. In der Flut von Darstellungen, die uns heute begegnen, sind falsche Reaktionen gar nicht selten. So gibt es Sänger, die alles, was sie singen, emotionalisieren, denen es an gewissen Stellen an Distanz mangelt. Und, wenn auch nicht so häufig, andere nachschaffende Künstler, die alles nur wie aus der Ferne präsentieren, die gleichsam nie mit ihrer ganzen Person, mit ihrer gesamten Aktivität die musikalische Bewegung steuern. Lebendige Darstellung, das würde heißen, den gestischen Atem zwischen jenen Extremen darzustellen, dem, wie Gustav Mahler das genannt hat, Empfindungsgang einer Musik aufs Genaueste nachzuspüren. Manche Lieder der großen Komponisten können darin wahre Lehrstücke sein, weil der Text hier zuweilen musikalische Tendenzen konkretisiert. Nehmen wir einmal das berühmte Schubert-Lied auf den Heine-Text »Ihr Bild«. Hier sind die verschiedenen Modi des Ausdrucks aufs Äußerste konzentriert. Die musikalische Formulierung präsentiert sich so knapp wie erschöpfend. Kein Ton wäre irgend hinzuzufügen, keiner wegzunehmen. Das Vorspiel besteht nur aus dem zweimal angeschlagenen Grundton, Ausdruck des Ausdruckslosen. Die Worte »Ich stand in dunklen Träumen und starrt ihr Bildnis an« zeigen in ihrem Unisono ebenfalls keinerlei spontane Gefühlskundgabe. Das Bild steht wie in weiter Entfernung, ein Echo dieses nur schauenden, nur rezeptiven Gestus ist dann das Nachspiel dieser Zeilen. Aber dann wandelt sich der Ausdruck, wie in unmerklicher Bewegung, von objektiver Betrachtung, zögernd, in die Richtung subjektiver Kundgabe. Bei den Worten nämlich, und das geliebte Antlitz heimlich zu leben begann, scheint das Bild näher zu kommen, wie eine aufsteigende Erinnerung. Doch die Haltung des Darstellers bleibt noch rezeptiv. Antlitz heimlich zu leben. Im gleichen Augenblick nun wandelt sich B-Moll, die Tonart der Realität, in B-Dur, eine Tonart des Scheins in dieser Strophe. Das B-Dur, in dem diese Musik so unvermittelt aufglüht, ist, wie man so sagt, so ganz Schubert. Hier klingt unüberhörbar sein Eigenton. B-Dur ist ja einerseits der Tonart B-Moll durch den gemeinsamen Grundton eng verbunden und also nahe, andererseits aber im Quintenzirkel schon weit entfernt. Solche Dialektik, Nähe, Ferne, prägt hier den Ausdruck. Denn dies B-Dur ist so wenig wirklich wie das Leben auf dem Bild. Das Mienenspiel der Gestalt, tonartlich dann immer weiter entrückt nach Gestur, gewinnt seine verzehrende Intensität aus der keinen Augenblick vergessenen Differenz zur Realität. Und dann folgen so knapp wie vollkommen formuliert jene Nachspiele von zwei Terzklängen. Schönbergs Bemerkung zu gewissen Gästen bei Webern, jeder Seufzer sei ein Roman, würde schon hier zutreffen. Mit einer einzigen Wendung dieses Motivs gelangt dann die Musik zurück in den B-Moll-Raum vom Traum zur Realität. Und wie von Wehmutstränen erglänzte ihr Augenpaar. Und nun endlich erscheint das Subjekt selber in seiner eigenen Sprache. Die Musik wandelt sich vom rezeptiven zum spontanen Ausdruck, und zwar ohne, dass sich ein Ton ändert. Auch meine Tränen, subjektive Gefühlssprache also, erklingt in gleicher Unisono-Melodie wie der Beginn »Ich stand in dunklen Träumen«. Und doch müsste sich hier der Ausdruck vielleicht unmerklich, doch entschieden ändern, am meisten aber bei dem Ausbruch und ach, ich kann es nicht glauben, der zur unveränderten Struktur von »Und das geliebte Antlitz heimlich zu leben begann« gesungen wird. Auch meine Tränen flossen mir von den Wangen herab. Und ach, ich kann es nicht glauben, dass ich dich verloren hab. Möglich ist also, übrigens auch in Instrumentalstücken, dass die gleiche musikalische Struktur zweimal in ganz verschiedenem Ausdruck erscheint. Dasselbe ist eben nie dasselbe, wenn es wiederkehrt. Sein Ausdruck wird mindestens mitbestimmt von der Konstellation, in der es erscheint, seinem Davor und seinem Danach. So hat auch das B-Dur vorher bei den Worten »und das geliebte Antlitz« nun zu den Worten »und ach, ich kann es nicht glauben« einen ganz neuen Charakter. Es ist nun nämlich nicht mehr Gegensatz zur Realität, Schein also wie anfangs, sondern, konträr dazu, gesteigerte, schmerzlichste Realität. Man muss hier also jenes B-Dur nicht etwa als Aufhellung von B-Moll deuten, sondern als Minus mal Minus, als schneidend intensivierten Mollklang. Und das geliebt geliebte Antlitz heimlich zu leben begann. Und ach, ich kann es nicht glauben, dass ich dich Das Nachspiel endlich, eine Forte-Kadenz in B-Moll, ist nicht mehr als subjektive Kundgabe aufzufassen, sondern wieder als ein angeschautes. Dies einzige Forte des ganzen Stücks spricht die objektive Sprache des »So ist es«, gleicht einem Urteil, gegen das es keine Berufung gibt. Dass ich dich Subjektiv aber ist natürlich die Kraft des Standhaltens, der eigentliche Kern der Schubertschen Musik. Hören Sie nun das Lied ganz. Ach, ich kann es nicht glauben, dass ich dich verloren hab. Peter Schreier, am Flügel begleitet von Walter Olberts, sang das Lied »Ihr Bild« aus dem Schwanengesang von Franz Schubert. Indessen gibt es bei Schubert auch genug Lieder, die einen einzigen Moment festhalten, dessen Grundgestus, so reich auch das Mienenspiel ist, sich nicht ändert. So bei dem Lied »Im Freien«, das offenbar zu Schuberts Lebzeiten berühmter als heute gewesen ist. Das ein Jahr zuvor geschriebene Lied erfuhr 1827 in der Wiener Allgemeinen Theaterzeitung eine Kritik, in der es heißt: Diese ganze Komposition durchweht, trotz des Akkompagnements in Sechzehntelteilen, eine Ruhe, welche der Natur selbst in einer stillen, lauen Frühlingsmondnacht abgelauscht scheint. Das heißt, Das Lied wurde sogleich als Naturbild wahrgenommen, einer Natur, mit der sich der Mensch in utopischer Harmonie befindet. So wie es hier klingt, mögen sich Erinnerungen verklären. Die größtenteils in Oktavrepetitionen flimmernde Klavierstimme taucht das Ganze in ein unwirkliches Licht. Hier ist nicht ein »So ist es« komponiert, sondern ein »So könnte es sein«. Auf jeden Fall also ein Irreales, ein Bild. Wie aber könnte dieser konjunktivische Ausdruck hier erscheinen? Wohl wieder nur in jener Haltung eines Interpreten, der die Musik nicht macht, sondern ihr lauscht, sie herankommen lässt. Die niemals abreißende Kontinuität der Begleitung ist ja schon für sich selber ein Signal gegen ein ausgesprochenes Rubato. Zögern, eilen, das wäre real erlebte Zeit. Dagegen ruht die Zeit im Erinnerungs- oder im utopischen Musikbild. Leider wird das von den meisten Sängern nicht reflektiert, sondern meist alles real aufgefasst und mit dem beliebten sängerischen Rubati illustriert. Davon ist auch Gundula Janowitz nicht frei, obwohl ihre schöne Tongebung dem Charakter des Innocentemente oder der originalen Anweisung mäßig mit Innigkeit so nahe kommt. Aber wie viel hätte sie gewonnen, wenn sie sich zum Beispiel der Dehnung bei den Worten »Schläft mein liebster Freund« oder »Unter seinem trauten Dach« enthalten hätte? Nur unterschwellig dürften in der einzigartigen Atmosphäre dieses Stücks Tendenzen des Zögerns oder des Fließens erscheinen. Hören Sie hier Schuberts Lied im Freien ganz. Es singt Gundula Janowitz. Am Klavier Erwin Gage. Tausend Arme winken mir, süß begehren. Das war Franz Schuberts Lied Im Freien. Es sang Gundula Janowitz, am Flügel begleitete Irving Gage. Das Kernthema aus dem Impromptu Opus 142 Nummer 1, dem wir uns nun zuwenden, mutet wie eine nicht ganz exakte Erinnerung an das eben gehörte Lied an. Hören Sie noch einmal das Liedvorspiel von 1826 und dann dagegen das Impromptu-Thema von 1828. Ob es sich nun tatsächlich um eine Erinnerung an das frühere Lied handelt, ist natürlich nicht feststellbar. Merkwürdig nur, dass im Kontext des Impromptus dieses Thema einen ausgesprochenen Erinnerungscharakter darstellt. Beispielhaft treten in diesem Impromptu aktive und passive Haltung einander gegenüber. Am Beginn scheint einer zu sprechen, und zwar im Präsens. Später hört man es reden, und zwar im Perfekt oder Imperfekt. Der Dichter spricht, das Stück beginnt mit aktiver, repräsentativer und ein wenig konventioneller Geste. Mit präludierendem Harfenschlag setzt ein Rhapsode zur Erzählung an. Aber schon mit dem nächsten Atemzug scheint er zu zweifeln. Wie es fassen, was da andrängt, so in den folgenden Takten. In solchem, dann wiederholten inneren Dialog bildet sich indessen nur der Rahmen für die eigentliche Substanz des Stücks. Erinnerung nicht als Besitz und konkretes Andenken, sondern als, wie Walter Benjamin es formulierte, Eingedenken eines Verlorenen. Wie dann diese Erinnerung heranschwebt, wie Mémoire volontaire und Mémoire involontaire ineinander wirken, das ist ja nirgends gültiger formuliert worden als in Goethes Faustzueignung. Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten. Und später heißt es, ihr drängt euch zu, nun gut, so mögt ihr walten, wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt. Wirklich steigt hier die Musik zuerst wie gestaltlos und dann immer drängender empor. Musik im Zeitcharakter von Frühe verwandt übrigens den Passagen nach dem Unisono-Beginn der Schubertschen H-Moll-Symphonie, der Unvollendeten. Jene Vergangenheit, wie sie der Erzähler hier vergegenwärtigt, ist in sich wiederum nach charakteristischen Zeitphasen gegliedert. Einer des Suchens, davon haben wir eben den Anfang gehört, einer des Findens und der Erfüllung und am Ende einer des Loslassens, des Abschieds, aber nicht des Vergessens, ähnlich wie in einer Novelle, in der Klammer der Vergangenheit des Erzählenden ein Vorher, ein Jetzt und ein Dann erscheint. Und jede dieser drei Phasen zeigt wieder in sich ihre eigene dreifach zeitliche Gliederung, ihr individuelles Vor- und Nachher. Am Beginn des ersten Zeitabschnitts, des Suchens, wird gleichsam noch nach der gültigen Themengestalt gesucht. Im Fluss der Sechzehntelfiguren ist undeutlich die folgende Linie zu erkennen. Bei Schubert lautet das folgendermaßen. Später erscheint die immer noch fluktuierende Melodielinie drängender. Endlich treten in dieser Phase der Erwartung des noch nicht unverhüllte, beschwörende Vorformen des Themas zutage. Nun drängt die Zeit der Erfüllung entgegen. Und dann ist es soweit. Du suchtest so lang, nun finde, heißt es in einem Schubert-Lied. Endlich klärt sich die Erinnerungsgestalt. Es bricht nun in dieser rhapsodischen Erzählung das Jetzt an. Der Augenblick der Erfüllung steigt empor. Der Jetzt-Charakter, immer innerhalb der Dimension Vergangenheit, in der ja die ganze Erzählung stattfindet, wird musikalisch durch inständige Wiederholung auf allen Ebenen artikuliert. Als solle jeder Akkord vorm Verklingen bewahrt bleiben, so wirken die Wiederholungen im Kleinsten in den Achtelgängen. Es klingt, als ließe der Komponist jede einzelne melodische Wendung nur ungern aus den Händen. Aber auch die Wiederholung in der etwas größeren Dimension, die Wiederholung des dritten und vierten Themataktes nämlich, hält gleichsam die Zeit an, widerstrebt jedenfalls ihrem Vergehen. Und nun gar im Großen, der dreifache Auftritt des Themas spricht nochmals die gleiche eindringliche Sprache eines Verweile doch, die nicht ans Nachher denkt, sondern den Augenblick festhalten will, bis hin zur expressiven Dehnung des letzten Themataktes. Damit endet der Erfüllungsteil. Es erblüht der Klang in verschiedenem, sich in die Höhen ziehendem Klaviersatz bis zum Farbenspiel in den höchsten Lagen. Dass nun die Zeitphase des Nachher in unserer musikalischen Erzählung weitaus die längste ist, hängt mit der Grundgeste dieses Impromptus zusammen. Sein Inhalt ist ja der lange Blick aufs Vergangene. Der Gestus des Ganzen bestimmt hier nicht weniger die Formproportionen wie in Beethovens Les Adieux-Sonate, wo die Idee des Abschieds die überlange Coda des ersten Satzes erzwingt. Gegenüber dem ersten Abschnitt in unserem Stück, dem Suchen, der Erwartung, und dem zweiten Abschnitt, der Erfüllung, des Jetzt, artikuliert dieser letzte Teil sinnfällig sein Nicht-mehr, sein Verloren-Geben. Die melodische Linie hält nun nicht mehr zusammen. Sie ist wie in Auflösung begriffen. Wie verweht wirkt die führende Stimme. Rufe von oben, Antworten aus der Tiefe, die undeutlich bleiben, denn sie wirken mehr als Begleitbässe, denn als Melodiefragmente. Dazwischen die strömenden Figuren als Begleitung, die etwas wie den unaufhaltsamen Fluss der Zeit symbolisieren. Und wiederum ist auch dieser letzte Teil dreifach gegliedert. In der Mitte ändert sich das Minenspiel. Untergründiges Passionato bricht hervor. Dabei wird die Dominante um einen Halbton erhöht. Ein Moment klingt es in den Forte-Markierungen und dem punktierten Rhythmen wie Rebellion, wie Marschmusik. Ein Charakter, der hier sonst doch so fern liegt. Und erst infolge dieser sozusagen falschen Dominante wird jene Wendung, die die Musik von A-Moll nach As-Dur wieder zurückholt, zu einem der schönsten Augenblicke des ganzen Stücks. Und dann beginnt der letzte Teil des großen Nicht-mehr in dieser Erzählung. Er hat den Ausdruck des Abschieds und den einer dennoch unzerstörbaren Gegenwart zur gleichen Zeit. Er ist Bilanz des ganzen Stücks. Setzt man diese Melodiefragmente in eine Lage zusammen, ergibt sich etwa die folgende Melodie. Wie kommt es nun, dass es gerade diese Melodie ist, die alles in sich fasst, was zuvor geschah? Sie ist Überhöhung jener zentralen Gestalt, die wir als Jetzt, als Erfüllung bezeichnet haben. Das ursprüngliche Thema ist in ihr zugleich verschwunden und doch bewahrt, im wahren Sinne aufgehoben. Beide Melodien stehen nämlich in einer geheimen kontrapunktischen Beziehung. Hören Sie noch einmal die Linie jenes zentralen Themas. Und hier die Melodie des Endteils. Beide Melodien könnte man gleichzeitig spielen, wenn das auch im Stück nie geschieht. Und vielleicht prägt das jenen Ausdruck eines »Weißt du noch?«, der selber so unvergesslich bleibt. Was aber wohl am meisten anrührt, das ist der Volkston dieser Stelle, der hier ja ganz unüberhörbar ist. Schubert war kein Folklorist im modernen Sinn, der etwa den Bewusstseinsabstand zwischen dem ursprünglichen Modell und seiner fortgeschrittenen Kompositionstechnik reflektiert hätte. Sondern es ist gerade das Unwillkürliche, das Absichtslose, was uns so ergreift. Das längst Bekannte, irgendwo schon immer Gehörte, tritt uns so unschuldig wie bestürzend entgegen. Ohne, dass die Melodie ein ganz bestimmtes Lied zitierte, ist sie doch hier wie ein Destillat, dessen Provenienz nicht genau feststeht. Man mag sich hier vor allem dreier Volkslieder erinnern. Man wird all diesen Liedern gewiss nicht einzigartige Schönheit nachrühmen dürfen. Geheimnis bleibt, warum dann eine solche Schubertsche Melodie uns so im Innersten bewegen kann. Dass dann alles noch einmal kommt in unserem Stück, dass der Erzähler ein zweites Mal rhapsodisch ansetzt, dass, abgesehen von sonatenartiger Transposition, genau die gleiche Erzählung mit ihrem Vorher, Jetzt und nicht mehr folgt, das ist gewiss ein Problem und vielleicht ein Schock für den Interpreten. Was bedeutet die Wiederholung des Erzählerprologs? Er wirkt hier beim zweiten Mal etwas aggressiver. Ist hier der Sinn dieses Prologs? Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie ewig neu, wie Heine es formuliert hat. Jedenfalls drängt sich nach den Bildern der Erinnerung die Gegenwart in diesem wiederholten Prolog fast provozierend auf. Wendet sich dann das Subjekt abermals davon ab, wie Sie eben hörten, dann ist es, wie in dem Lied der Winterreise, die Augen schließe ich wieder. Es wandelt sich auch hier der Ausdruck. Das Gewesen wird noch tiefer reflektiert, als Erinnerung der Erinnerung, als Schein des Scheins. Aber welcher Spieler und welches Instrument vermöchte wiederzugeben, was die Zeit tut mit dem Gewesenen in der zitierenden Reprise? Wie wäre denn doppelte Erinnerung, potenzierte Vergangenheit? Wie wäre der Schatten eines früheren Pianissimo überhaupt darstellbar? Hinter den ungemessenen Zeitperspektiven, die dieses Stück aufreißt, hinter dem hier angemessenen Ausdruck muss wohl, wie bei so vielen großen Werken, jeder Interpret zurückbleiben. Dies ganze Impromptu mit seiner Reprise und seinem resignierenden Nachwort, das den Prologen gleicht, scheint für einen utopischen Spieler geschrieben und für ein Instrument, das es nicht gibt. Hören Sie nun das Impromptu F-Moll, Opus 142, Nummer 1 von Franz Schubert ganz. Es spielt Alfred Brendel. Da uns heute noch etwas Zeit bleibt, hören wir noch, gleichfalls von Alfred Brendel gespielt, das Impromptu Opus 142 Nummer 4, gleichfalls in F-Moll. Thank you.